Hören Sie nun die Hörspielfassung des Romans »Der ewige Spießer« von Uyden von Howard. Der Spießer ist bekanntlich ein hypochondrischer Egoist. Und so trachtet er danach, sich überall feige anzupassen und jede neue Formulierung der Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet. Der ewige Spießer von Uyden von Howard. Wenn ich mich nicht irre, hat es sich allmählich herumgesprochen, dass wir ausgerechnet zwischen zwei Zeitaltern leben. Hörspielfassung des Romans aus den Jahren 1929-30 von Traugott Krischke. Der alte Typ des Spießers ist es nicht mehr wert, lächerlich gemacht zu werden. Wer ihn heute noch verhöhnt, ist bestenfalls ein Spießer der Zukunft. Ich sage Zukunft. Denn der neue Typ des Spießers ist erst im Werden. Er hat sich noch nicht herauskristallisiert. Mit Jörg Hube, Luise Martini, Walter Schmiedinger, Susanne Zschäppel, Fritz Mulja, Marile Milovic und vielen anderen. Der Verfasser wagt natürlich nicht zu hoffen, dass er ein gesetzmäßiges Weltgeschehen beeinflussen könnte. Jedoch immerhin... Gut, dass Sie endlich da sind, Herr Kobler. Ja, was ist denn schon wieder, Frau Perzel, was haben Sie denn? Seit einer geschlagenen Viertelstunde sitzt er jetzt schon wieder bei Ihnen im Zimmer drin. Wer denn, Frau Perzel? Na, dieser Herr Graf. Was haben Sie denn gegen den Graf Blanquet? Er ist mir halt nicht sympathisch. Na endlich, Kobler, seit einer Stunde sitze ich schon da und wart. Ich hab grad den Karren verkauft. Den ausgeleierten Sechszylinder? Ein Greis. Immerhin ein Cabriolet mit Notsitz. Wie viel? 300 Anzahlung, 600 Rest. Man gratuliert. Man dankt. Und wer ist der Unglückliche? Ein Käsehändler aus Rosenheim. Übrigens... Ach, wenn du es jetzt nicht brauchst, da hast du die 10 M zurück. Es scheint entfallen, dass du mir neulich 10 Mark geliehen hast. Aber ich kann es dir halt leicht zurückzahlen, weil ich heute Nacht eine Erbschaft mache. Mein Großonkel liegt im Sterben. Er ist zwar 10 Monate jünger als ich, aber er hat Krebs. Der Ärmste leidet fürchterlich. Er wird die Nacht nicht überleben. So wie er von seinem Leiden erlöst ist, fahr ich nach Sopot. Wenn ich du wär, hätte ich auch wegfahren. Wozu? Schon damit du wenigstens ein bisschen deinen Horizont erweiterst, das Kaufmann. Wohin müsste ich denn da fahren? Nach Barcelona, beispielsweise zur Weltausstellung. Was soll ich bei einer Weltausstellung? Noch dazu in Barcelona. Dein altes Cabriolet mit Notsitz kannst gar nicht besser anlegen. Fährst einfach nach Barcelona, mietest dich auf 10 Tage in ein Luxushotel ein. Dort lernst du eine reiche Frau kennen und alles Weitere spielt sich ganz leger ab. Hast ja ein einigermaßen gutes Auftreten. In so einem Luxushotel kann man nämlich normalerweise die märchenhaftesten Verbindungen anknüpfen, wenn's geschickt bist. Meinst? Du kennst doch den alten Kammerlocher. Den Kadettaspiranten, der wo früher bei den Ulanen war und in der Maxim bei die Zech geprellt hat, der ist mit ganze 200 Schilling nach Meran, hat sich dort in ein Luxushotel einlogiert und hat noch am selben Abend eine Ägypterin mit ein paar Pyramiden zum Slow Fox engagiert. Dann hat er sie heiraten müssen, weil er sich kompromittiert hat. Heut gehört ihm halb Ägypten. Na geh. Und was hat er gehabt? Nix hat er gehabt. Und was ist er gewesen? Pervers ist er gewesen. Hat sich immer lange Seidenstrümpfe angezogen und seine Haxen im Spiegel betrachtet. Ein Narziss? Ich muss mir das alles durch den Kopf gehen lassen. Halt dich nur an mich. Ich weiß schon, wie du am besten dein Geld ausgibst und wo. Na, was ist denn, Frau Perzel? Sie sind doch, ich hab Besuch. Entschuldigen schon, aber ich hab... Ich bin schon am Gehen. Geh, Kobler. Gib mir doch wieder die 10 Mark, die ich dir retour gegeben habe. Kriegst du morgen wieder. Mir ist gerade eingefallen, dass ich sonst meine Wäsche nicht rauskrieg. Ich habe mir schon zuvor ein Taschentuch von dir borgen müssen. Dank dir, Kobler. Aber jetzt gehe ich wirklich. Servus. Lass mich heute wissen, wann's fährst. Ich glaube, dass ich kaum vor morgen in einer Woche fahre. Weil beim Begräbnis müsste ich wohl oder übel dabei sein. Schon aus Pietät. Servus. Ich find schon aus. Bleib sitzen. Servus, Pa. Tschüssi Abend. Also bin ich froh, Herr Kobler, dass Sie den Herrn Graf hinaus komplimentiert haben. Wirklich. Überhaupt wäre ich froh, wenn ich den Stritz nicht mehr sehen brauche. An Ihrer Stelle tät ihm überhaupt verbieten, herzukommen. Kommt er da nicht vorgestern rauf mit so einem Mensch und legt sich einfach in Ihr Bett damit? Das geht doch entschieden zu weit, oder? Liebe Frau Perzel, das ist doch alles nicht so einfach. Der Graf ist so leicht gekränkt. Umso besser. Ja, ich muss mich doch mit ihm vertragen, weil ich ihn ab und zu geschäftlich brauche. Und Ihr Handtuch hat er hinterher auch benutzt. Also, an dem Handtuch ist mir gestern was aufgefallen, wie ich mir das Gesicht abgetrocknet habe. Sehen's? Ja, das ist halt so im Leben, Frau Perzel, dass eine Hand oft die andere wäscht. Also, das muss ich sagen, in einem Punkt hat er zuvor recht gehabt, der Herr Graf, nämlich was das Reisen betrifft. Sag's, Frau Perzel, warum horchen Sie denn immer, wenn ich Besuch habe? Ich? Ich hab doch nicht gehorcht. Am Radio war ich gerade, weil ich das klassische Quartett hab hören wollen. Aber die Herrschaften haben sich ja so laut unterhalten. Sie können mir glauben, ich hätte mich wirklich lieber an der Musik erbaut, als dem sein ordinäres Reden mit angehört. Na, mir sowas zu unterstellen, Herr Kobler, nein. Also ich muss schon sagen, das habe ich mir nicht verdient, wo ich doch wirklich die geborene Diskretion in Person bin. Sogar wenn Ihr Fräulein Bollinger da ist. Nein, horchen tue ich nie. Sowas ist mir zutiefst fremd, Herr Kobler. Schon gut, Frau Perzel. Ich hab's ja nicht so gemeint. Also wirklich, wenn ich jetzt Ihr Geld hätte, ließ ich alles stehen, wie es gerade liegt, und tät fahren. Und wohin? Na, nach Barcelona. Gerade jetzt, wo dort die ganze Welt ausstellt und alle Automobils, die es nur gibt. Vielleicht haben Sie gar nicht so Unrecht. Für mich als jungen Kaufmann wäre es natürlich gar nicht so blöd, den Automobilhandel der ganzen Welt auf einmal zu überblicken. Und was Sie sonst noch alles sehen täten, an Kunstschätzen und so. Also gerade die interessieren mich weniger. Wissen Sie, bei mir muss alles einen Sinn haben. Sie haben doch gehört, was der Graf von der Ägypterin mit den Pyramiden erzählt hat. Sehen Sie, sowas hat einen Sinn. Und an einem Ort, wo die ganze Welt ausstellt, ist wahrscheinlich eine bedeutend größere Auswahl an Ägypterinnen anzutreffen, als in dem luxuriösesten Luxushotel. Da müssen Sie doch in gar kein Luxushotel. Schon vor die Babylone können Sie allerlei kennenlernen. Wirklich. Das ist bei der Weltausstellung immer so. Bei der Pariser Weltausstellung von 1900 habe ich einmal meinen Seligen verloren. Und wissen Sie, was passiert? Na was? Schon spricht mich ein sehr eleganter Herr an. Und wie ich ihn anschaue, da macht er seinen Trenchcoat auf und hat nichts drunter an. Ich erwähne das nur nebenbei. Kennen Sie Barcelona? Aber Herr Kobler, ich kenne das alles nur von vor dem Krieg. Mein Mann Selig ist so viel rumgefahren mit mir. Aber dann, wie er sie bei der Leiche aus Teplitz schöner infiziert hat, war es aus. Hätte es nur nicht auseinandergenommen. Warum hat er unbedingt rauskriegen müssen, was ihr eigentlich gefällt hat? Hätte er das nicht gemacht, hätte er sie ja gar nicht geschnitten. Das hat gar nichts damit zu tun, dass er heute wieder einmal besoffen war. Alle haben sie gesagt, dass wenn er kein Quartalssäufer nicht wäre, er eine glänzende Zukunft vor sich gehabt hätte. Ich hätte Ihnen ja wirklich sowas von Herzen gönnen, Herr Kobler, so eine Ägypterin mit Pyramiden, auch wenn sie schon etwas älter wäre. Hätte nur mein Sohn auch einen Sinn für sowas gehabt und sich eine reiche Ägypterin gesucht. Aber nein, die Frieda Klovatsch hat er heiraten müssen, dieses Mistviech, Gott verzeihe, die sind. Und so sehr habe ich gehofft, dass mein Nandl einmal ein anständiges Mädel aus einem reichen Haus heiratet. Dass Sie, Herr Kobler, sich da mit so einem Fräulein Bollinger abgehen, ich möchte ja nichts sagen, aber das ist für mich auch ein spanisches Dorf. Wieso? Ich sag ja nichts, ich meine ja nur. Hängt sich da so rücksichtslos an Sie? Was ist denn schon dieses Fräulein Bollinger? Nix ist. Eine Angestellte ist. Immerhin verdient sie 110 Mark im Monat. Und wenn's heute oder morgen abgebaut wird, was ist dann? Dann liegt Ihnen dieses Fräulein auf der Tasche. Keine Angst, Frau Perzel, ich nehme schon Rücksicht auf mich. Aber was wollen Sie denn Herrn auch machen? Frau Perzel, ich bitte Sie, irritieren Sie mich doch jetzt nicht mit der Bollinger. Wo ich mich gerade auf ganz was anders konzentriere. Ich will damit ja nur sagen, dass dieses Fräulein Bollinger Ihrer nicht würdig ist, Herr Kobler. Glauben Sie mir das, das ist nichts für Sie. Die Frau Hofopernsängerin, das war was. Das war Ihr Niveau, Herr Kobler. Mit der Ihrer Pension hätten Sie auch in Zukunft sorglos leben können. Aber gehen Sie her, Frau Perzel, die Frau Hofopernsängerin haben Sie ja gar nicht gekannt. Aber was die Reise anlangt, so werde ich mir alles gründlich überlegen, ob ich fahre und wenn ich fahre, wohin ich fahre und wie ich fahre. Aber erster Klasse müssen Sie fahren. Mein Seliger und ich, wir sind immer nur Holzglas gefahren. Und da tut einem ja schon ein paar Tölz der Hintern weh. Meiner sei, ich hab immer geglaubt, ich bin wund. Das waren noch Zeiten. Vielleicht fahre ich wirklich nach Barcelona. Am besten, Sie gehen gleich morgen ins amtliche Reisebüro und erkundigen sich dort, wie Sie am besten überall hinkommen. Das sagt man ja dort ganz umsonst. Und wenn Sie dort erst die ganzen Plakate sehen mit den vielen Palmen und Eisberge, dann meinen Sie wirklich, Sie sind schon längst unterwegs nach Barcelona. Möchte bitte von Ihnen wissen, wo Sonne scheint. Wir sind ein Reisebüro und kein Wetteramt. Sagen Sie mir, ob am Lido, in Cannes oder in Deauville, Preis ist egal. Auch wenn Dalmatien mehr billig ist. Vielleicht haben Sie Saisonprospekt für mich. Prospekt, bitte sehr. Einmal Italien, einmal Riviera und einmal Dalmatien. Ich bedanke Ihnen. Ich werde denken darüber und dann komme wieder. Ja, ja, denken Sie nur, denken Sie nur. Der nächste, bitte. Einmal erster Partenkirchen, Tour-Retour. Hab ich nicht. Wie bitte? Hab ich nicht. Jetzt machen Sie Platz und lassen Sie den Herrn hinter Ihnen vor. Ich verstehe nicht. Ja, können Sie nicht lesen. Sie stehen vor dem Ausland. Dritter und? Schalter links oder fünfter Schalter rechts, Inland. Kurzstrecken, Landstrecken, Wochenkarten. Der nächste bitte. Also das ist mir doch wirklich... Das ist mir noch nicht, ich möchte bitte nach Haidusa-Basla. Mit Schlafwagen. Nach wo? Hi, du Sabasla. Ich hab alles nur bis Budapest. Wieso nur bis Budapest? Wenn es die Karten nach Soboslo erst in Budapest gibt. So ein Skandal das. Ich werde mich beschweren. Der ungarische Adelsminister ist ein persönlicher Freund von mir. Ich bin Beamter. Ich tue nur meine Pflicht und kann nichts dafür. Welche Klasse wollen Sie? Hab ich schon gesagt. Erster natürlich. Erster natürlich. Bitte gedulden Sie sich und ich muss erst nachfragen lassen, ob es noch Budapester Schlafwagenplätze gibt. Und Sie, wohin wollen Sie? Nach Barcelona, bitte. Zur Weltausstellung? Ja. Wie wollen Sie denn fahren? Na, mit dem Zug. Ja, aber über die Schweiz oder über Italien? Passen Sie auf, fahren Sie hin durch Italien... Und Retour durch die Schweiz. Preis und Entfernung sind egal, ja? Sie fahren hin und her 93 Stunden, D-Zug natürlich, sonst wird es ja viel länger dauern. Sie brauchen ein Visum nach Frankreich und Spanien, wird besorgt. Nach Österreich, Italien und Schweiz brauchen Sie kein Visum, wird auch besorgt. Wenn Sie hier abfahren, sind Sie an der deutschen Grenze um 10.32 Uhr und in Innsbruck um 13.05 Uhr. Ich schreibe es Ihnen auf. Ab Innsbruck 13.28 Uhr. An Brennerhof 15.23, ab Brennerhof 15.30, an Verona 20.50, ab Verona 21.44, an Milano 0.13 Uhr, ab Milano 3.29 Uhr, ab Genova 7.04 Uhr, an Ventimiglia 11.27 Uhr, an Marseille 18.40 Uhr. An spanische Grenze Port Bou 5.16 Uhr. An Barcelona 10 Uhr. Ab Barcelona 11 Uhr. Kostet dritte Klasse hin und her nur 127 Mark 54. Nur? Direkt geschenkt, nicht? Bekanntlich ist Deutschland doch mit das teuerste europäische Land, weil es den Krieg verloren hat. Frankreich und Italien sind bedeutend billiger, weil sie eine Inflation haben. Nur Spanien und die Schweiz sind noch teurer als Deutschland. Sie vergessen Rumpfungarn. Rumpfungarn ist auch billiger als Deutschland, obwohl es alles im Krieg verloren hat. Man hat uns zerstückelt. Noch billiger als Rumpfungarn sind allerdings Serbien und Kroatien, weil Amerika gewonnen hat, obwohl militärisch betrachtet wir es waren, die den Krieg gewonnen haben. Am Ende ist es anscheinend ganz wurscht, wer so einen Krieg gewinnt. Sind Sie Bolschewik? Am besten haben es halt immer die Neutralen. Das sind halt die teuersten Länder. Wann komme ich endlich nach Haidusa-Basla? Abend, Herr Dünzel. Auch wieder mal im Schelling-Salon, Herr Kobler. Nur schnell zum Abschied. Ich fahre nämlich nach Barcelona. Was darf denn sein, Herr Kobler? Einen Schweinsbraten. Mit Knödel oder mit gemischtem Salat? Mit Knödel. Einmal Schweinsbraten mit Knödel. Sonst noch was? Ich fahre nach Barcelona. Wer wird denn so blöd sein? Dort ist doch alles so dreckert. Und ein Bier bringen Sie mir noch. Ah, gut, dass ich dich trief. Na, schau her, der Graf Blanquet, seit wann verkehrst denn du im Schellingsalon? Ich hab mir gleich gedacht, dass ich dich da noch finde. Ich fahr nach Barcelona. Seit wann denn? Seit heute. Dann ist ja gut, dass ich dich noch getroffen hab. Wieso? Ah, nix, nur so. Und wann fährst du jetzt nach Zoppot? Die Erbschaft hat sich zerschlagen, leider. Mein Beileid. Der Onkel hat sich wieder da fangen. Kein Wunder, er ist ja auch noch jünger, wie ich verstehst. Ich heute dann nächstes Jahr. Was das, was du mir hast sagen wollen? Eigentlich nein. Sondern? Da haben Sie einen Schweinsbraten. Guten Appetit. Und wo bleibt mein Bier? Mein Gott, Sie sehen doch, dass ich nur zwei Hände habe. Und was darf es für den Herrn sein? Dankeschön, ich habe keinen Hunger. Ich iss vielleicht beim Kobler ein bisschen mit. Wenn Sie ihm nur eine zweite Gabe bringen. Dann lass dir es gut schmecken. Hm. Dankeschön. Gleichfalls. Wo bleibt dein Bier? Na endlich, kommt. Sehr zum Wohl, Herr Kobler. Kannst schon weiter essen. Ich mag nicht mehr. Ich nehme lieber noch einen Stück Bier. Was ich hab fragen wollen, kannst du mir vielleicht doch kurzfristig wieder die 10 Mark retour geben, die ich dir gestern retour gegeben hab? Du verstehst, es ist nur wegen der raschen Umdisposition von meinem Großonkel mit dem Krebs. Ein bisschen abgestanden schmeckt das Bier, findest du nicht? Ich habe ja noch nichts getrunken. Da hast du. Das ist mir mit die 10M eine gefallen, wirklich. Du hast mir doch die 10 gar nicht... Wenn du dann zurück bist aus Barcelona, wirst du froh sein über die Rücklage bei mir, könnte man denken. Dankeschön. Und wenn ich dir die 10 dann zurückgib, sind wir quitt, oder? 20. Bist sicher, ich hätte schwören können, dass ich dir gestern alles zurückgezahlt habe. Na sowas. Dann werde ich dich jetzt nicht länger inkommodieren. Wirst bestimmt noch allerlei vorhaben heute Abend. Was ich noch hab sagen wollen, tät's mir einen großen Gefallen. Jetzt, wo du nicht da bist und ich nicht nach Zoppot fahr, wenn du der Berzl Bescheid sagst, dass ich ab und zu bei dir vorbeischauen werd. Sie ist nämlich manchmal so komisch, die Berzl, wenn ich komm. Manchmal ist mir das direkt peinlich. Also, sei so lieb, dann servus. Ah, komm gut zurück. Servus, pa. Ich muss mit dir reden. Anna, mit dir hätte ich jetzt wirklich nicht mehr gerechnet. Bin schon fast im Gehen. Es dauert nicht lang. Ich fahre nämlich nach Barcelona. Wieso ausgerechnet nach Barcelona? Weil dort doch jetzt die internationale Weltausstellung ist. Nach Barcelona. Da tät ich auch gern hinfahren. Und warum fährst du nicht? Gefrag doch nicht so blöd. Ich hab heute einen Brief gekriegt. Und, was steht drin? Stell uns vor. Fräulein Pollinger war vom 1.3.1929 bis 27.9.1929 in unserer Firma als Büromädchen tätig und bewährte sich selber als ehrlich, fleißig und pflichtbewusst. Fräulein Pollinger scheidet aus infolge Liquidation der Firma. Auch unsere Firma wurde ein Opfer der deutschen Not. Was heißt das? Dass ich abgebaut bin. Willst du noch was von dem Knödel? Ich mag nicht mehr. Mir ist der Appetit vergangen. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird anstrengend werden. Was? Na, die ganzen Vorbereitungen halt. Dann... Wird's also halt nix mit uns? Nein, zahlen. Wann fährst denn? Morgen in der Früh sitze ich schon im Zug. Was lesen Sie denn da? Sagen Sie her. Tango, Hambre, Esk, Aussprache. Tango, Ambre, Zzt. Ja, was ist denn das? Ich fahre nach Barcelona. Ah, dann fahren Sie nach Italien. Spanien. Barcelona liegt bekanntlich in Spanien. Das ist gar nicht so bekanntlich. Ich hätte geschworen, dass Barcelona in Italien ist. Durch Italien fahre ich lediglich durch. In Spanien, sagen Sie. Ja. Da werden Sie aber lang brauchen. nach Spanien hinter. Sehr lang. Da beneide ich einer nicht. Überhaupt, wo Spanien so dreckert ist. Und die Hitzen, sagen die. Und was machen Sie hernach in Madrid? Madrid lasse ich links liegen. Ja, was fahren Sie dann überhaupt nach Spanien? Weil ich einmal das Ausland sehen möchte. Sie als Deutscher sollten in diesen depressiven Zeiten das ehrlich erworbene Geld nicht ins feindliche Ausland tragen. Unter keinen Umständen. Spanien war im Krieg neutral. Ja, das ist wurscht. Spanien war uns sogar freundlich gesinnt. Uns ist überhaupt niemand freundlich gesinnt. Wäre ja ein Wunder, oder? Ich wiederhole, ein Deutscher soll sein ehrlich erworbenes Geld in der Heimat lassen, Basta. Da bin ich aber anderer Meinung. Ich bin Kaufmann. Und wir jungen Handelsleute müssten viel innigere Beziehungen mit dem uns wohlgesinnten Ausland anknüpfen. Ah, das mag schon sein. Aber die nationale Ehre müssten Sie schon hochhalten dabei. Aber guter Herr, das sind doch Redensarten. Wir Deutsche sind einfach nicht fähig, kommerzielle Beziehungen zum Ausland ehrenvoll anzuknüpfen. Jawohl, jeder weiß. Jeder weiß, dass wir alle miteinander aufeinander angewiesen sind. Genau wie Preußen auf Bayern und Bayern auf Preußen. Sie, lass mir die Bayern schlecht machen, ja? Wer ist angewiesen? Wer ist angewiesen auf wem? Die Saupreisen sollen doch nach der Schweiz fahren. Zu was brauchen denn wir einen Fremdenverkehr? Bei mir kauft kein Fremder was. Was sind's denn beruflich? Da kriege ich da einen Mordshut. Ich habe eine Ziegelei und früher war ich Metzger. Fremdenverkehr. Ja, ohne Fremdenverkehr dürfte die bayerische Eigenstaatlichkeit sehr rasch beim Teufel sein. Glauben Sie mir, wir brauchen die deutschen Kurgäste. Wir bräuchten auch die ausländischen Kurgäste. Aber bei uns fehlt es halt leider noch häufig an der entgegenkommenden Behandlung des ausländischen Fremdenstromes. Wir müssten uns viel stärker der ausländischen Psyche anpassen. Jedoch natürlich, wenn der Herr Reichsfinanzminister erklärt, das sind doch keine Minister, das sind doch auch lauter Preisen, lauter Lumpen sind's. Wer geht denn ins Grund? Der Mittelstand. Und wer kriegt das ganze Geld vom Mittelstand? Der Arbeiter. Der Arbeiter raucht ja jetzt schon 6 Pfennig-Zigaretten. Meine Herren, ich sag bloß allerweil, Berlin! Ja, ich steige aus. Guten Tag allerseits. Guten Tag. Den habe ich jetzt schön ausbissen. Garmisch-Partenkirchen. Was? Partenkirchen? Ich muss ja aussteigen. Oh. Öppala, war das der Fuß von Erna? Dort? Das ist doch die Zugspitze. Leider gehört ein Drittel davon ja zu Österreich. Aber endlich haben wir jetzt auch eine Zugspitzbahn gebaut. Ja, aber nur, weil sich die Bayern geärgert haben, dass ihnen die Österreicher zuvorgekommen sind. Dafür haben wir keine so luftige Schwebebahn gebaut, sondern eine solide Zahnradbahn. Sie soll ja eine grandiose Spitzenleistung moderner Bergbahnbautechnik sein. Bei der allerdings bis Mitte September schon rund 4 Dutzend Arbeiter tödlich verunglückt sind. Bis zur Inbetriebnahme werden bestimmt noch ein paar dran glauben müssen. Ich habe das mal einer Dame erzählt. Und die hat gemeint, das hätten die Arbeiter sicher nur erfunden, um einen höheren Tarif zu erpressen. Sie war die Tochter von einem Düsseldorfer Aufsichtsrat. 1913 hatte sie nach Kuba geheiratet und dort dann auch den Weltkrieg mitgemacht. Dort in Kuba wird der Krieg angenehmer gewesen sein. Ja, ganz bestimmt. Na, Sie werden ja jetzt auch ein schönes Stückchen Welt sehen. Sind Sie auch Kaufmann? Nein. Eigentlich bin ich Lehrer. So eigentlich? Ich weiß nicht, wie genau Sie die Weimarer Verfassung kennen. Aber wenn Sie Ihre politische Überzeugung mit dem Einsatz Ihrer ganzen Persönlichkeit und mit jeder Phase Ihres Seins vertreten, dann nützen Ihnen die verfassungsmäßig verankerten Freiheitsrechte einen großen Dreck. Ich zum Beispiel habe eine Protestantin geheiratet. Und deswegen meine Stelle verloren. Und wissen Sie, wem ich das zu verdanken habe? Keine Ahnung. Dem Konkordat. Dem Konkordat zwischen Bayern und dem Vatikan, das besagt, dass der Unterricht an katholischen Volksschulen nur solchen Lehrern anvertraut wird, die im Geiste des katholischen Glaubens erziehen. Das traut man aber einem katholischen Lehrer, der eine Protestantin geheiratet hat, nicht zu. So ist das bei uns in Bayern. Und jetzt vertrete ich eine Zahnpasta, die niemand kauft, weil sie miserabel ist. Meine Familie muss bei meinen Schwiegereltern in Mittenwald wohnen. Und die Alte wirft den Kindern jeden Bissen vor. Nein, nein, wenn ich Geld hätte, würde ich es nicht ausgeben. Sondern? Arbeiten. Ich würde mein Geld arbeiten lassen. Ich kenne nämlich, wen der dringend ein paar hundert Mark braucht. So jemanden kenne ich auch. Ich spasse nicht, mein Herr. Es dreht sich um eine Erfindung. Präziser formuliert, um einen Erfinder. Dieser Erfinder hat nämlich ein neues Gas erfunden, ein Giftgas. Man muss nur auf einen Knopf drücken und schon ist ringsherum alles so vergast, dass 300 Jahre lang nichts mehr wächst. Ja, genial, nicht? Besonders für uns Deutsche. Und dieser Erfinder ist ein mir persönlich bekannter junger Mann, Schachspieler, 15 Jahre alt, ein Wunderkind. Allerdings etwas altklug. Na? Was sagen Sie? Und jenem altklugen Wunderkind hätten Sie Geld leihen, damit er Sie dann vergasen kann? Na, so blöd werden Sie doch nicht sein. Ich natürlich nicht. Wo denken Sie denn hin? Sie müssen wissen, mein Herr, ich bin von Haus aus Architekt. Und auch wenn ich jetzt meinen Lebensunterhalt durch allerlei Vermittlungen verdienen muss, so kenne ich mich doch aus. Ich war nämlich mal mit einer pikanten Französin aus Metz verheiratet. Nur leider ist sie nach dem Krieg dermaßen in die Breite gegangen, dass ich angefangen habe, mich vor der romanischen Rasse direkt zu ekeln. Was bitte hat die Erfindung mit ihrer gewesenen Frau zu tun? Sehr viel. Sehr viel. Ich will es Ihnen erklären. Soweit ich die Franzosen kenne, werden sie niemals das besetzte Rheinland räumen. Freiwillig nie. Es sei denn, wir zwingen sie dazu. Jeder Franzose und jede Französin gehören vergast. Ich mache vor den Weibern nicht halt. Ich nicht. Und unter diesen Umständen wäre es halt gut, wenn man ein richtiges Gas hätte. Das auch richtig funktioniert. Dann könnten wir Deutsche unsere alte Vormachtstellung zurückerobern, aber so. Ohne Waffen gehört das halt leider in das Reich der Utopie. Jetzt sind wir gleich am Brenner. Brennero. Seit dem Frieden im September 1919. Richtig. Der sogenannte Friede von Saint-Germain. Auf jeden Fall liegt seit damals der Brenner... Brennero. Bekanntlich will der Mussolini das deutsche Südtirol durch und durch italienisieren. Genauso rücksichtslos wie 1873 die Preußen das polnische Posen haben germanisieren wollen. So hat der Mussolini verfügt, dass möglichst alle deutschen Ortsnamen, Familiennamen etc. etc. ins Italienische übersetzt werden müssen. Und zwar ihrem Sinn nach. Hat nun aber ein Name keinen übersetzbaren Sinn, so hängt der Mussolini hinten einfach ein O an. Demnach Brennero und Merano. Oder Milano. Sehr gut. Oder Busento. Ja, eventuell auch. Und Verona? Nein, nein, nein, Verona hat er nicht übersetzt, weil das war ja schon italienisch. Die italienische Sprache ist schon sehr schön. Die sieht man schon aus den Aufschriften da draußen am Bahnsteig. Albergo Luigi Uscita Tobacco Olio Sasso Donne Uomine. Das hat halt alles seine eigene Melodie. Wirklich schaut er sich nicht Koblero heiß. Prego den Pass. Wohin fahren Sie, Signor Kobler? Nach Barcelona. Sie fahren also nicht nach Italien? Nein, nach Spanien. Aber Sie sind jetzt in Italien. Ich fahre durch Italien nur durch. Italien ist Italien. Ja, Sie haben recht. Und Sie, Signor Professore, fahren Sie nach Italien? Jawohl, bitte. Und warum fahren Sie nach Italien? Ich will mich in Italien erholen. Ah, Sie werden sich in Italien erholen. Bestimmt. Na, hoffentlich. Vielleicht auch nicht. Gute Reise. Man sollte Benito Mussolini nicht unterschätzen. Mit dieser scheinbar ungereimten Fragerei verfolgen seine Beamten einen ganz bestimmten Zweck. Das sind nämlich alles ausgebildete Detektive von der politischen Polizei in Rom. Und die sind äußerst raffiniert. Zum Beispiel, schauen Sie dort drüben, der Mann am Bahnsteig, der wie ein Bauer aussieht. Ja. Das ist gar kein Bauer, sondern ein Spitzel. Da bin ich ganz sicher. Steigen Sie jetzt aus? Nein. Wieso? Das ist gut. Wenn Sie nämlich aussteigen, dann verwickelt er Sie in ein verfängliches Gespräch. Und bei diesem verfänglichen Gespräch trachtet er danach, dass Sie eine abfällige Bemerkung über Mussolini oder über das System machen. Und dann werden Sie sofort aus dem Zug heraus verhaftet. Geben Sie ja acht. Mir passiert schon nichts. Sagen Sie das nicht so leichtfertig. Ich bin nämlich ein reichsdeutscher Faschist. Passen Sie bitte auf mein Gepäck auf. Ich gehe jetzt in den Speisewagen. Sind Sie gut. Mhm. Sie müssen wissen, ich komme aus Weimar und bin ein Renaissance-Mensch. Mein Ideal ist der Süditaliener, der sich Tag und Nacht am Meeresstrande sonnt, nie etwas tut und überaus genügsam ist. Sie können mir glauben. Auch unsere deutschen Arbeiter wären glücklicher, wenn sie genügsamer wären. Herr Ober, bringen Sie mir noch ein Tartar-Beefsteak. Sie fahren also nach Barcelona? Ja, zur Weltausstellung. Grüßen Sie mir dort bitte die Stierkämpfe. Sie werden da etwas prachtvoll Traditionelles erleben. Überhaupt, dieser ganze spanische konservative Geist. Es ist eben immer dasselbe. Ich habe schon immer gesagt, das konservative Element müsste sich international zusammenschließen, um sich stärker konservieren zu können. Wir deutschen Konservativen sollten dann die französischen Konservativen einfach in das Land hereinrufen, auf dass sie diese unsere Republik züchtigen. Frankreich hat ja die militärische Macht, um jeden deutschen Arbeiter an die Wand stellen zu können. Und après sollten wir Coolies aus China einführen, die nicht mehr brauchen als täglich eine Handvoll Reis. Das war natürlich nur ein Witz. Apropos Reis. Die Lachsbrötchen hier im Speisewagen sind sehr zu empfehlen. Auch Ölsardinen. Die Frankfurter weniger. Von den drei Eiern im Glas ganz zu schweigen. Aber in Meran wird der Speisewagen ohne dies abgehängt. Ich steige in Verona um. Eine uralte Stadt, die mich immer an Romeo und Julia erinnert. Mich eher an das berühmte Schlafmittel. Aber das Grab von Romeo und Julia sollten Sie sich anschauen. Das ist wirklich sehenswert. Die Bordelle hingegen sind nicht sehr berühmt. Ich habe in Verona nur 10 Minuten Zeit. Das dürfte dann allerdings dafür zu knapp sein. Da herein. Durch die Tür? Ja, das vermute ich. Durchs Fenster werden sie wohl nicht hereingeflogen sein, sie Engel. Habe ich denn so fest geschlafen? Woher wissen Sie, dass ich Deutscher bin? Ich kenne das am Kopf. Sofort. Die Deutschen haben nämlich alle dicke Köpfe. Natürlich, nur im wahren Sinn des Wortes. Ich bin ja selber so ein halber Deutscher. Aber... was bin ich nicht halb? Alles bin ich halb. So ist das Leben. Da sitzen wir uns also gegenüber und fahren durch die Po-Ebene. Ich komme aus Venedig, während Sie... wo kommen Sie denn her? Zuletzt komme ich aus Verona. Ja, Verona. Haben Sie die herrliche Piazza gesehen? Die Piazza d'Erbe ist überhaupt der Mittelpunkt des ganzen Volkslebens und viel, viel Militär liegt dort. Viel Militär liegt in Verona. Ist halt sehr befestigt. Zusammen mit Peschiera, Mantua und Legnano bildet es ja auch das sogenannte Festungsviereck. Und wissen Sie gegen wen? Gegen Österreich-Ungarn. Und wissen Sie auch warum gegen Österreich-Ungarn? Weil es mit Italien verbündet war. Was war ein Bündnis im Zeitalter der Geheimdiplomatie? Die Rüstungsindustrie ließ sich versichern. Und was ist ein Bündnis heute? Oder glauben Sie, wir haben keine Geheimdiplomatie heute? Wir haben nur Geheimdiplomatie. Ich tue mir wohl, ein bisschen plauschen zu können, weil ich jetzt fast drei Tage lang nichts mehr Gescheites geredet habe. Dürfte ich vielleicht in Ihren Zeitungen blättern? Aber natürlich, selbstverständlich. Moment, wenn Sie, ich kann eh keine Zeitungen mehr sehen. Wollen Sie bitte hier, wollen Sie nur die Deutschen oder wollen Sie auch die Italienischen, die Französischen, da bitte, die Tschechischen? Meine Sir, der Polnische ist auch dabei. Und der Rumänische, so was Blödes. Wie kommt denn die daher? Na, wahrscheinlich haben sie sich die gekauft. Na, schau, du hast gleich. Naus damit! Siete stati voi? E c'è cosa? C'è cosa è successo? Avete buttato il giornale dal finestrino? Ma quali giornali? E sei veramente proibito buttare oggetti dal finestrino? Le giuro, sono innocente. Guardi, eccole le mie giornali, sono tutti qui. Vai a voi, non lo fate mai più. Was hatte der Faschist von Ihnen wollen? Das frage ich mich auch. Zuerst hat er gefragt, ob ich zuvor meine Zeitungen rausgeworfen habe, weil ihm die weiter hinten durchs offene Fenster aufs Maul geflogen sind. Und zwar mit Wucht. Ich habe ihm natürlich sofort gesagt, dass ich noch nie in meinem Leben Zeitungen aus dem Fenster rausgeworfen habe. Ja, wie kann man nicht so leicht überrumpeln, glauben Sie mir? Ich bin ein erfahrener Reisender. In jedem Zug fahren Faschisten mit und passen auf, dass niemand Zeitungen rausschmeißt oder leichtsinnig die Apporte verschmutzt. Was ist denen ihre Revolution? Und wozu erziehen sie die Nation? Zum Krieg! War sie eigentlich noch Soldat? Warum? Ich frage ihn. Während dem Weltkrieg war ich gerade erst in den Flegeljahren. Sagen Sie, was stinkt denn da so penetrant? Na, wahrscheinlich bin ich das. Das stört sich aber hoffentlich nicht. Aber so wie ich meine Schuhe länger als eine halbe Stunde anhabe, tut mir mehr, da ist die Füße weh. Fahren Sie überhaupt hin? Jetzt fahre ich nach Milano und dann fahre ich weiter nach Marseille, weil ich nach Barcelona fahre. Nach Barcelona, Vater. Ist das aber ein Zufall? Ich fahre mir auch nach Barcelona. Das ist wirklich ein Zufall. Und ob das ein Zufall ist? Nur, dass ich nicht in einer Tour nach Barcelona fahre, weil in Marseille aussteigen werde. Das ist nämlich eine überaus farbenprächtige Stadt, die ich noch nie gesehen habe und die vor allem völkerkundig sehr instruktive Einblicke bieten soll. Das habe ich auch schon gehört. Außerdem soll dieses Marseille eine grandiose Hurenstadt sein. Aber das sag ich doch. Ich habe es mir auch schon überlegt, ob ich mir das nicht alles vielleicht anschaue. Aber wer weiß, ob sich das wirklich auch rentiert. Ich bin nämlich sehr misstrauisch. Ich habe eine Adresse aus Wien vom Ober in Bristol. Soll ein sehr vornehmes Puff sein. Mit sehr gepflegten Weibern. Man sollte dort allerhand erleben, auch wenn man sich nicht einlässt. In Hafenstädten sollte man sich überhaupt nicht einlassen. Schon wegen der gesteigerten Ansteckungsgefahr nicht. Unberufen. Ich habe noch nie was erwischt. Ich habe auch noch nie was erwischt. Aber erlauben Sie, dass ich mir endlich mal vorstelle, ja? Schmitz. Rudolf Schmitz aus Wien. Angenehm. Kobler. Alfons Kobler, München. Erfreut, sehr erfreut. Ich bin Journalist. Ich vertrete ein Abendblatt in Prag, ein Morgenblatt in Klausenburg, ein Mittagsblatt in Agram, ein Wochenblatt in Lemberg und ein Revolverblatt in Budapest. Überall dort können Sie meine Berichte lesen, falls Sie es interessiert. Wissen Sie, wann wir in Milano sind? Um Mitternacht. Und wann geht's weiter? 3.29 Uhr. Oh, drei Stunden? Ja, das ist unser längster Aufenthalt. Ah. Kennen Sie Milano? Nein. Aber ich kenne Milano genauso gut wie Paris. Aber das Beste wird sein, wir bleiben am Bahnhof. Denn in Milano ist um Mitternacht stockfinster und wir haben absolut nichts vom gotischen Mailänder Dom. Und zweitens ist architektonisch in Milano sowieso nichts los. Und zwar moderne Großstadt. Modern. Na, wir werden unterwegs noch genug sehen. Ich bin auf Gotik sowieso nicht scharf. Mir sagt das Barock auch mehr. Mir sagt auch das Barock nichts. Also bleiben wir im Bahnhofsrestaurant und trinken einen Chianti. Ja, Chianti. Chianti, das ist der Wein mit dem Stroh untenrum. verzeihen Sie, sehen Sie Abstinenzler? Wie kommen Sie denn da drauf? Wenn es erst unsere dritte Flasche ist, kann ich mich enorm viel saufen. Sogar durcheinander. Prosit. Wo waren wir stehen geblieben? Dass die ganze Prostitution, ja, was sehr traurig ist. Ja, aber abschaffen kann man es halt nicht, weil wir sie brauchen. Was heißt überhaupt schon Prostitution? Schauen Sie, ich kenne da einen Prokuristen, dem sein höchstes Ideal ist es, sich mit der Frau, die er liebt, obszöne Fotografien anzuschauen. Aber seine Frau wehrt sich und behauptet, dass sie durch solche Fotografien direkt lebensüberdrüssig wird, statt es geht. Was also bleibt dem Prokuristen? Was bleibt ihm, frage ich? Ja, was bleibt ihm? Der Strich. Sehr richtig. Bitte, ich betrachte die Prozession von einem höheren Standpunkt aus. Marx behauptet zum Beispiel... Wer ist bitte Marx? Sie kennen Marx nicht? Nein. Wo stehen Sie eigentlich politisch? Politisch bin ich immer rechts gestanden, bis zum Hitlerputsch. Gegenwärtig stehe ich mehr in der Mitte. Also, das weiß ich gar nicht, wo ist meine Rettung. Collins, trinken wir noch eine Flasche Chianti. Ja. Wissen Sie, wenn ich was trinke, da kann ich lebhafter denken. Aber wenn ich nichts trinke, tut mir das Denken direkt weh. Kennen Sie das trunkene Schiff? Ich kenne mich mit der Marine nicht aus. Rambo. Ist ja der Name Rambo kein Begriff? Nein. Die Kunst hört allmählich auf. Warum kennen Sie Rambo nicht? Weil ich halt lieber wahre Geschichten lese, als wie erfunden, wenn ich lese. Mein Gott, naja, zwischen uns liegt eine ganze Generation. Ja. Ich bin so jung wie Sie, da habe ich den halben Faust hersagen können, auswendig, und den ganzen Rambo, ja, auch dichterisch was geleistet, den ganzen Zyklus habe ich geschrieben, und fast wäre auch erschienen. Das Honorar habe ich gekriegt. Aber dann hat mir der Verleger gesagt, er zahlt mir das Honorar noch einmal, wenn ich nicht darauf bestehe, dass er den Zyklus druckt. Und da habe ich zugegriffen. Und später habe ich dann unter meine Vergangenheit einen Strich gezogen und bin Journalist geworden. Da wolltest du jetzt gehen? Na, warum? Du willst so abrupt aufspringen. Nee, ich glaube, ich muss raus. Ich habe nämlich so Magengase, die sich bei mir enorm stark entwickeln, weil ich ein bisschen was trinke. Hauptsache, Sie sehen nicht schlecht. Mir ist immer schlecht, junger Mann. Ich bin ja nur ein halber Mensch, weil mir immer was fehlt. Ob es die Heimat ist oder ein Frauenzimmer. Der Sanitätsrat meint zwar, dass Depressionen bei mir nur mit der schlechten Verdauung zusammenhängen, aber was wissen Sie schon, die Mediziner, bestellst noch eine Flasche Chianti. Wir haben ja noch fast eine ganze Stunde Zeit. Jetzt geht's nicht mehr. Ui. Jetzt muss ich aber wirklich. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie gefragt, was Sie zu mehr sagen. Ich habe es mir nicht anders vorgestellt. Aber das ist mir wurscht. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Ja, beruhigen Sie nicht. Mir tut ja der Schädel auch weh. Genauso wie Ihnen, aber ich beherrsche mich halt. Ich will auch noch nicht so viel saufen. So. Jetzt bin ich noch gar nicht am Ziel meiner Wünsche und schon bin ich tot. Warum fahre ich eigentlich? Ja, wie geht's Ihnen denn heute? Wesentlich besser. Und Ihnen? Ja, aber seit meinem Massage spüre ich direkt, wie ich wieder auflebe. Also ich trinke keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr. Ja, nicht mehr. Wo ist denn jetzt endlich das Bordellviertel? Schauen Sie, je weiter wir uns vom Rathaus entfernen, umso inoffizieller wird die Prostitution. Und wo ist das Rathaus? Das haben wir doch schon längst vorbei. Sehen Sie das? Dort stehen doch schon die ersten Bajadären. Oh, die fette Gelbe ist aber unappetitlich. Meiner See, und sowas nennt sich Gottes Ebenbild zum Abgewöhnen. Ja, aber ein interessantes Völker, die mich. Ja. Schauen Sie mal, die japanische Uhr da drüben. Ich sehe nur eine chinesische, aber ich fange mir sowieso immer nur was mit Deutschen an. Und Sie? Ja, in Wien war ich mal mit einer Polin liiert. Die war sogar verliebt. In eine Polin? Es gibt überall anständige Menschen. Und? Wie war sie? Ich hab's nach der ersten Nacht wieder verlassen, weil ich das Gefühl gehabt habe, sie misstraut mir. Du, was lachen Sie jetzt so gekünstelt? Ich lach doch nicht gekünstelt. Ja, das war nämlich gar nicht komisch. Sie hat Nelly Leskinovic geheißen. Leskinovic. Und hat offensichtlich eine Scheinheirat mit mir vorgehabt. An sich war sie mit einem gewissen Radlmacher liiert. Dieser Radlmacher war aus München, hat aber gar nicht Radlmacher geheißen, sondern Wirtal. Und war auch nicht aus München, sondern ein Chauffeur aus Brünn, der sich selbstständig gemacht hatte und ein Mietauto besaß. Das Geld zum Ankauf von dem Mietauto hat er von ein paar Kellnerinnen zusammen geliehen, weil er angeblich so stark auf Frauen gewirkt hat. Schauen Sie mal die neckische Alte da drin. Ich verstehe die Männer nicht, die sich mit sowas einlassen. Das ist der Trieb. Und die Matrosen sollen auf deinen ganz ausgefallenen Trieb. Ich verstehe auch die Matrosen nicht. Hier ist doch alles krank. Gibt es denn in diesem ganzen Marseille keine einzige anständige Hure? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Aber schon wirklich. Also jetzt warten Sie doch ein bisschen ab. Gleich sind wir da. Kommen Sie. Das muss es sein. Schön, Madeleine. Ja. Na, auf in den Kampf, Herr Torero. Good evening, Monsieur. Tell me your wishes and I will offer you whatever. Pardon, Madame, ich bin kein Amerikaner, auch mein Freund nicht, sondern ganz im Gegenteil. Oh, Sie verzeihen mich, ich bedauere ehrlich. Wenn Sie sich bitte in den Salon bemühen wollen, ich folge Ihnen. Tout suite. Vielen Dank, merci, Madame. Sie haben es den Tonwechsel bemerkt. Haben Sie bemerkt, ja? Herr Gobler, die Amerikaner scheinen ganz schön verhasst zu sein hier. In Marseille möchten wir heute auch wahrscheinlich keine amerikanische Kolonie werden, was? Das ist mir alles wurscht. Ich beschäftige mich jetzt nur damit, wie teuer das alles sein wird. Bitte, na, was kann denn das schon kosten? Wir setzen uns einfach an die Bar und bestellen einfach zwei Whisky mit Soda und tun sonst gar nichts. Hallo, Monsieur. Ja? Sagen Sie mir Ihre Wünsche und ich... Pardon, wir werden vorerst und vielleicht überhaupt nur eine, nur schon mal eine Kleinigkeit trinken. Très bien. Aber vielleicht doch eine Mademoiselle. Nein. Nur für Sprechen. Ich habe auch Mädchen très intelligent, mit der Sie können sprechen über jede Problem. 14, wie sagt man? 10 und 4 Sprachen? Sie nichts kostet, wenn nur sprechen und nicht was anderes machen mit ihr. Eine Mademoiselle d'Allemande, Irmgard aus Breslau. Oh. Nehmen Sie Platz, ich rufe die Mademoiselle pour vous. Merci, Madame. Guck mal, was haben Sie denn? Ich denke an den Preis. Bitte schauen Sie mal, schauen Sie dort, diese Negerin. Das ist majestätisch, was? Könnten Sie auf so eine schießen, nur weil sie keine deutsche Negerin ist? Nie und nimmer. Ich auch nicht. Ich glaube, dort kommt schon unser blondes Kind aus Breslau. Also das wird enorm viel kosten, das weiß ich jetzt schon. Ich wollte, es wäre schon alles vorbei und wir säßen wieder im Zug. Da, bitte, da schauen Sie hinaus. Wissen Sie nicht, wo wir jetzt sind? Nein. Das ist Arlo. Arlo, hier malte Van Gogh. Wer war das denn? Mein Gott, ein großer Maler war das. Nie gehört. Das ist aber viel. Was? Dass Sie jetzt auch meinen geliebten Van Gogh nicht kennen. Ich probiere es nicht mehr mit Ihnen. Wirklich, man kann sich ja mit Ihnen nur beschränkt unterhalten. Pardon. Aber bitte, gerne. Ja. Haben Sie die Dame da gesehen, die sich an uns so reizvoll in Richtung Klo vorbeigedrückt hat? Ja, und da. Wie es den Gang entlang geschwebt ist. Ja, eine Vollblut-Pariserin. Ich kenne das an den Bewegungen. Und merkst du es? Wie die duftet, weißt du? Der ganze Waggon riecht schon nach ihr. Ja, sie hat eben dieses bestimmte Etwas. Und haben Sie die Beine gesehen? Beine, als täten die an nichts anderes denken. Also, so wie die vom Klosett zurückkommt, spreche ich sie an. Sie, Herr Koblemann, Sie werden ja leider kaum mit ihr reden können, weil Sie sprechen ja bestimmt kein Französisch, ne? Gell, leck mich doch. Was haben Sie gesagt? Nix. Mademoiselle? Excusez-moi. Parlez-vous français? Oh, mais non. Je regrette, je parle seulement peu, comprenez-vous? Peu? Elle regrette. Do you speak English? Nein, Allemagne. Allemagne? Na, das gibt's doch nicht. Wenigstens darf ich noch vielleicht im Abteil drinnen meinen Fensterplatz anbieten, damit wir uns, wie soll man sagen, ein bisschen näher kommen. Ich meine, ich sag das ohne Hintergedanken, bitte. Ganz im Gegenteil, bitteschön. Das ist aber sehr liebenswürdig von Ihnen. Bitte sehr, bitte sehr. Nächste, bitte nehmen Platz. Ja, danke. Wo leben denn, wenn ich es fragen darf? Hauptsächlich im Ausland. In Biarritz im Sommer und im Winter in St. Moritz. Geboren bin ich in Köln. Ach, Köln, Köln ist eine herrliche Stadt, eine uralte Stadt. Ach, wir haben auch schöne neue Viertel. Glauben, dass ich mich vorstelle, Schmitz, Rudolf Schmitz aus Wien, Journalist. Ich vertrete ein Abblatt in Prag und ein Morgenblatt in Dortmund. Ich heiße Kobler, Alfons Kobler aus München, Autohandel. Ach, Automobilien. Interessant. Darf ich fragen, Gnädigste, wohin Sie Ihre Reise führt? Nach Barcelona. Nein, was sagen Sie? Wirklich Barcelona. Das ist so ein Zufall. Wieso Zufall? Wir fahren doch alle nach Barcelona. Sie auch? Natürlich. Ach, wie schön, dass ich nicht allein reisen muss. Ganz meinerseits, Gnädigste, ganz meinerseits. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, reisen auch wegen der Exposition de Barcelona nach Barcelona? Exposition de Barcelona? Na, das ist die Weltausstellung, nicht? Ja, Herrgott, sag grad, so viel Spanisch versteht doch jeder. Sie wissen schon, meine Dame, dass wir an der spanischen Grenze noch einmal umsteigen müssen. In Port Bou, um 17:15 in der Früh. Und um 10 sind wir dann endlich in Barcelona. Und von wo reisen, Gnädigste, an? Aus Paris. Paris? Paris, oh. Ach, wie schön. Wissen Sie, was mir da besonders gut gefällt? Dass man sich so elegant kleiden kann, was bei uns in Duisburg ja kaum mehr möglich ist, weil die Arbeiter alle so verhetzt sind. Wenn man elegant über die Straße geht, da sieht die einem ganz fanatisch nach. Da haben Sie schon sehr recht. Wer? Die Arbeiter? Nein, die Gnädigste. Ja, und wissen Sie, warum die Arbeiter so gehässig sind? Nur weil sie aufgehetzt sind. Und wissen Sie auch, wer alle Arbeiter aufhetzt? Die Juden. Ich kann ja die Juden überhaupt nicht leiden. Die sind alle so widerlich sinnlich. Sie stecken ja auch überall drin. Bei uns in Duisburg zum Beispiel. Gnädigste leben in Duisburg. Natürlich nur, wenn ich mal nicht im Ausland bin oder eben in Köln. Kennen Sie Duisburg? Ich kenne auch Duisburg nicht. Mein Vater sagt auch immer, unser ganzer Staat ist nicht mehr sicher, weil ihn die Juden beherrschen. Alles haben die unterhöhlt. Aber in dem Moment, wo es keine Juden mehr gibt, ist alles wieder sicher. Wir brauchen eben endlich wieder Militär, das uns vor den Juden und vor den halbwüchsigen Arbeitern und dem ganzen Pack beschützt, sagt mein Vater. Ich darf mal fragen, was Ihr Herr Papa... Industrieller, Großindustrieller. Oh. Kennen Sie Barcelona? Nein. Na, leider noch nicht. Ich bin nämlich ja nicht orientiert, wo man in Barcelona wohnen könnte. Im Hotel. Wir meinen natürlich in unserem Hotel. Ja, wir finden natürlich ganz bestimmt ein hübsches Platz. Machen Sie sich nur keine unnötigen Gedanken. Wir kommen ja noch bei Tageslicht an. Um 10 Uhr sind wir da. Das hat er gerade gesagt. Na, wenn mich die Herren einen Augenblick entschuldigen würden. Bitte schön. Ich bin gleich wieder zurück. Bitte schön. Ich... Herrschaften, jetzt geht die schon wieder aufs Klo. Ja, das haben die echten Damen so an sich. Immer sauber, immer gepflegt. So belehren Sie mich doch nicht ununterbrochen. Ja, warum seid ihr so gereizt? Ich bin gar nicht gereizt. Ich bin nur etwas nervös. Wo ich jetzt weiß, dass Ihr Vater ein Großindustrieller ist. Lieber Herr Schmitz, ich bin jetzt ganz ehrlich und verschleiere mich nicht vor Ihnen. Ich bitte Sie, lassen Sie mich alles in Ruhe vorbereiten, weil das doch meine reiche Ägypterin ist. Wissen Sie, ich habe mir da so einen Plan zurechtgelegt. In Barcelona werde ich die Dame kompromittieren. Begleite sie dann nach Duisburg, kompromittiere sie dort noch einmal und dann heirate ich in Papas Firma. Machen Sie mir jetzt keine Konkurrenz, bitte. Ihnen kann doch dem Papa seine Firma wurscht sein. Sie haben doch eine gesicherte Existenz. Ja, aber auf das reden Sie immer alle aus. Sobald ich in Barcelona bin, ist es nur mehr eine Frage der Gelegenheit, wo und wann ich dem Herrn Großindustriellen sein Duisburger Töchterlein kompromittieren kann. Oh, bitte. So, hier bin ich wieder, meine Herren. Bitte schön. Ich habe mir nur meine Reisetasche hier. Oh, darf ich Ihnen bitte? Na, darf ich das mal? Lass es mich. Danke, bemühen Sie sich nicht. Nein, das ist ja gar nicht so schwer. Bitte, danke, bitte Platz zu nehmen. Das ist selbstverständlich. Wir haben uns Wir haben uns gerade überlegt, was wir in Barcelona alles mit Ihnen anstellen. Wie darf ich das verstehen? Rein rhetorisch. Scherz beiseite, Elise. Also, ich schlage Ihnen vor, dass wir zuerst auf den Mont Juich gehen. Was ist das? Laut Katalog ist das ein Berg mit einem Restaurant und einem herrlichen Blick über die ganze Stadt und am Horizont grüßend an die Berge der Gralsburg herüber. Und Sie? Was schlagen Sie mir vor? Corrida de Toros. Das ist nämlich in Spanien das Spanischste. Ach, sehen Sie, welche riesige Dimension die Arena hat? Und die ist gleich noch größer, wenn Sie bedenken, dass es in Barcelona gleich drei solche Arenas gibt. Arenen, ne? Ja, sag ich doch. Und alles ausverkauft. Ich schätze, dass Sie mindestens... 20.000! Ja, aber mindestens! Haben Sie vorhin gleich neben dem Portal die Metzgerei gesehen? Dort verkaufen Sie heute die Stierleichen von gestern als Schnitzel. Ach, nein, Sie böser Sie! Gleich geht's los. Gerade wird das Portal aufgemacht. Ganz da vorne, da sind die Herolde. Und da hinten kommen die Stierkämpfer. Und schauen Sie dort in der Loge. In welcher Loge? Wo sich die Stierkämpfer gerade bücken. Na, geh auf, die bücken sich doch nicht. Die begrüßen das Präsidium. Ah, jetzt kommt der Stier. Das ist ein Andalusischer. Woher wollen Sie denn das wissen? Weil es so blau und so schwarz ist. Dem steckt ja schon ein Messer im Rücken. Keine Angst, meine Liebe. Programm gewesen, das ist Programm gewesen. Ich glaube, die Sonne blendet ihn. Der tut nur so, weil er Angst hat. Jetzt hat er die drei Herren in die roten Mäntel entdeckt. Da! Jetzt stürzt er los. Nein! Wie graziös die Herren dem Tier ausweichen. Ich glaube, fast am liebsten möchte der Stier wieder in seinen Zwinger zurück. Das ist ja dort, der Herr mit der Lanze, der auf dem Klepper hereinrettet. Ich kann ja nicht hinsehen. Was machen die denn? Der Stier hat dem Klepper den Bauch aufgeschlitzt. Was machen die denn mit den Schaufeln? Die schaufeln den Klepper den ganzen Sand in die Bauchhöhle, damit das Blut nicht die Arena beschmutzt. Ach, wie die gut dann. Die Lanze. Hier den Stier die Lanze hinein. Ich glaube, die ziehen die Lanze wieder raus. Das geht doch nicht, ja, doch wieder hoch. Da macht der Tor. Mit dem Rotbuch hat ein Schwert versteckt. Der Stier will ja abhauen. Jetzt ist er hin. Das ist vielleicht widerlich, wie sich diese Spanier an dem Todeskampf von so einem edlen, nützlichen Tier begeilen. Recht geschieht's uns, dass wir den Weltkrieg gehabt haben. Ach Gott, was sind wir Menschen doch für Bestien. Natürlich ist so ein Stierkampf eine Schweinerei. Aber Torero ist halt ein sehr rentabler Beruf. Der König empfängt ihn und die Weiber rennen ihm alle nach. Pardon, ich wollte Sie nicht kränken. Wie hat der Stierkampf auf Sie gewirkt, meine Liebe? Ich habe manchmal ja nicht richtig hingeschaut. So Sorge hatte ich um die stattlichen Herren und an einem der Toreros was zustoßen können. Hätten Sie gern, dass ich so ein Torero wäre? Oh Gott, nein! Ich hätte fürchterliche Angst, dass der Stier Sie irgendwo verletzt. Irgendwo. Schon beim Frühstück, lieber Schmitz, wünsche einen guten Morgen. Morgen. Was schreibst du denn da schon in aller Herrgottsfrüh? Ich arbeite gerade an einem Artikel gegen die Vivisektion. Was ist denn das schon wieder? Das kommt aus dem Lateinischen. Ja, das mag schon sein, aber... Ich bin dagegen, dass man mit lebenden Tieren herumexperimentiert. Und was bedeutet denn auch das Fremdwort? Na eben, dass ich dagegen bin. Ja, also, dann lassen Sie sich von mir nicht weiter stören. Ja. Frühstück nur schnell. Unberufen. Sie können mir gratulieren. Wozu? Ein Kavalier schweigt. Übrigens habe ich heute Nacht rausgekriegt, dass sie Rigmor heißt. Rigmor Erichsen. Ich habe halt die richtige Taktik gehabt. Und sie ist sehr temperamentvoll. Da kann man nicht glauben. Das habe ich bis zu mir rübergehört. Aber die über mir, die waren anscheinend noch temperamentvoller, weil mir der ganze Mörtel vom Plafond ins Gesicht gefallen ist. Der Portier hat mir gesagt, das ist ein Herr von Stindl und der italienische Comtesse, aber auf das Körperliche allein kommt es bekanntlich nicht an. Hat sie sich denn überhaupt, ich meine, hat sie sich ernstlich in sie verliebt? Ich meine, so mit Seele? Ich bin meiner Sache ganz sicher. Mhm. Herr Alfons Kobler, glauben Sie mir, ein jedes Weib ist und bleibt eine Sphinx. Zeit ihres Lebens. Senor Kobler? Bitte? Wenn Sie mir bitte folgen. Die Senorita von Zimmer 218 erwartet Sie im Konversationszimmer. Warum denn dort? Warum nicht hier? Woher soll ich das wissen? Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Senorita sehr nervös ist. Da haben Sie jetzt Ihre Sphinx aus Duisburg. Rigmor, meine Liebste. Alfons, kannst du mir verzeihen? Was soll ich dir denn verzeihen, Kind? Sag, ob du mir wirklich verzeihen kannst. Aber ich kann dir doch alles verzeihen. Das bist du mir doch wert. Weißt du, was mir vor einer halben Stunde passiert ist? Ja, so beruhig dich doch. Du weißt nicht, was mir passiert ist. Warum weißt du das nicht, Alfons? Woher soll ich nur wissen? Auf dem Postamt lag ein Brief für mich. Aus Avignon. Aus Avignon? Und weißt du, wer der Absender ist? Aber woher denn? Aus Avignon. Nein, woher soll ich wissen, wer der Absender ist? Ein Herr. Ein gewisser Alfred Kaufmann aus Milwaukee. Eigentlich wollte er es in 2 Wochen kommen. Jetzt aber kommt dieser amerikanische Millionär jetzt plötzlich schon heute hierher nach Barcelona. Und was geht dieser amerikanische Millionär mich an? Oh, das ist ja entsetzlich. Aber beruhig dich doch, ich bin ja da. Dann ist es ja. Wie soll ich mich denn beruhigen? Dieser Amerikaner ist doch mein Bräutigam. Das ist ein sympathischer Mensch, aber trotzdem bin ich lieber was mit einem Deutschen. Ach, da, schau her. So sehr habe ich mich schon gefreut, diese 14 Tage in Barcelona mit dir zu verleben. Und jetzt das. Aber ich muss diesen Mr. Kaufmann heiraten wie Papa, weil er dringend das amerikanische Kapital für seine Firma braucht. Warum ist Deutschland nur so arm? Weil wir den Krieg verloren haben, du Sphinx. Und jetzt schaust du, dass du nach Milwaukee kommst, ehe ich mich vergiss, du Mrs. Herein. Sie sind's, Schmitz. Sie dachten wohl, es wäre Ihre Sphinx, was? Muss ich Sie bocken? Was soll ich noch da in Barcelona? Im Restaurant Miramar am Montjuich habe ich mich mehr als einmal neppen lassen. Und die grauslichen Stierkämpfe habe ich auch gesehen. Im Autopalast war ich, im Palast des königlich-spanischen Kriegsministeriums habe ich mir die ganzen Kanonen, Tanks und U-Boote angeschaut und die Flugzeuge im Flugzeugpalast. Den riesigen spanischen Nationalpalast mit nichts drin wie lauter langweilige Ölbilder habe ich auch gesehen. Ich wüsste wirklich nicht, was ich jetzt da noch soll. Also fahre ich heute nach Haus. Und zwar ohne Unterbrechung. Mit Amerika kann man halt nicht konkurrieren. Jetzt habe ich meine ganzen 600 ausgegeben. Und für was? Für einen großen Dreck. Also ich an Ihrer Stelle, mein lieber Kobler, ich tät mir jetzt nicht beklagen. Sie haben ja ehrlich erworbenes Geld nicht nur für einen großen Dreck ausgegeben, sondern sind jetzt auch um eine, ja, eine bedeutende Erfahrung reicher, weil Sie nämlich den schlagenden Beweis für Amerikas Vorherrschaft erhalten und diese unheilvolle Hegemonie am eigenen Leib verspürt haben. Ja, schon allein deshalb täte ich mich nie für eine Amerikanerin interessieren. Aber das ist doch nicht Sie. Das ist doch dem Papa seine Firma, die das Kapital braucht, das ich nicht habe. Also muss ich halt das arme Geschöpf nach Übersee verkaufen. Mein Gott. Da bin ich in 2,5 Tagen wieder in München. Und was erwartet mich dort? Nix wie Sorgen. Der Kobler! Ja, seit wann bist du denn wieder da? Seit gestern. Und? Wie war's in Barcelona? Wie du siehst, hat sich im Schelling-Salon nichts geändert. Jetzt setz dich zu mir und erzähl. Also, weiß Blanquet, eine edle Nation sind schon die Spanier. Das muss man denen lassen, alles was recht ist. Und wie sie einherschreiten, so ganz gemessen. Sogar auf ihrem Klosett steht nicht einfach Herren wie bei uns, sondern Ritter. Auf Spanisch natürlich, weil sonst kann es ja niemand lesen von den Einheimischen. Aber so stolz sind's die Spanier. Und fast jeder schaut aus, als wäre er sein eigener Don Quixote oder Sancho Panza, je nachdem. Und sag, wie war's bei den Huren? Ich hab nur die vornehmeren Puffs aufgesucht und dort waren die Weiber sehr gepflegt. Die eine hat zwar einen etwas verkrusteten Mund gehabt, aber sie hat sich eh nicht küssen lassen. Und die Ägypterinnen? Quäl mich bitte nicht. Na sag! Meine Ägypterin war aus Duisburg und hat statt lauter Pyramiden einen reichen Bräutigam gehabt, mit dem ich nicht hab konkurrieren können. Hör mal auf mit die Weiber. Apropos Weiber, weißt wer da war? Die Anna. Gerade vor einer halben Stunde hat's da reingeschaut, aber mich hat's Gott sei Dank nicht gesehen. Könnte sein, sie hat dich gesucht, meinst nicht? Die Anna Pollinger? Ich weiß ja gar nicht, dass ich schon zurück bin. Ja, sie ist inzwischen ja leider völlig verkommen. Neulich hat mir wer erzählt, dass sie 5 Mark verlangt hat. Wofür denn? Nun, dafür. Das sind halt diese fürchterlichen Zeiten. Aber ich bitte dich, 5 Mark? Bin ich ein Krösus? Bei mir hat sie auch immer an mein Mitleid appelliert. Aber ich mag's gar nicht mehr sehen. Das wäre ja auch direkt unmoralisch von mir, mich weiter mit ihr abzugeben, wo sie mich nicht mehr reizt. Passé ist eben passé. Weißt, seit meiner Reise bin ich diesen Verhältnissen völlig entwachsen und kann jetzt einfach nicht mehr runter von meinem Niveau. Wie ich jetzt zum ersten Mal ein bisschen über meinen bisherigen Horizont hinausgeblickt habe, da haben sich mir plötzlich ganz andere Perspektiven eröffnet. Das hat mich schon alles sehr nachdenklich gemacht. Na, sag! Wir müssen wieder lernen, dem Ausland freundlicher gegenüberzutreten. Dann wird es auch keine Kriege mehr geben, weil man nämlich heutzutage eine jede Nation auf kaufmännisch friedliche Art bedeutend billiger ausbeuten kann. Das Bedauerliche ist nur, dass keiner dem anderen mehr traut, weil jeder denkt, der andere wäre ein noch größerer Gauner. Eines jedenfalls habe ich deutlich erkannt. Wir haben noch nicht unseren Höhepunkt erreicht. Weil nämlich erst dann kann es auch wieder abwärts gehen. Und erst dann wird was Neues heraufdämmern. Obwohl ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, was hinter uns überhaupt noch heraufdämmern könnte. Unserer Gegenwart ist nicht, gegenüber dem, was geschehen ist, in träumender Resignation zu versinken und lediglich wehmütig der alten großen Zeit zu bedenken. Tausendfach sind die Schwierigkeiten, unter denen wir leben. Außenpolitisch, innenpolitisch und wirtschaftlich. Der ewige Spießer von Ödön von Horvath in der Hörspielfassung von Traugott Krischke. Unsere Finanzen sind nicht besser, sondern immer schlimmer geworden. Geißel des Tributplanes liegt strafend auf dem ganzen Volk. Das Alter hungert und die Jugend sieht keine Zukunft. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Alfons Kobler, Jörg Kube, Frau Perzel, Luise Martini, Graf Blanquet, Walter Schmiedinger, Anna Pollinger, Susanne Zschäppel, Schmitz, Fritz Mulia, Rigmor Erichsen, Marile Milovic. Traurig waren die Bilanzen und man sieht am ersten Blick, dass sie besser sind geworden, weil gegangen ist Herr Frick. Das war der Nazi, den er jeder kennt. Ein fescher, strammer Chorstudent, er singt ein Liedchen sich, streng literarisch nur. Weiters wirkten mit Alexandra Tichy, Gerhard Zehmann, Karl-Michael Vogler, Oswald Fuchs, Thomas Friedmann, Susanna Sameit, Peter Scholz, Thomas Frey, Peter Simonischek, Michael Chiorina, Harry Hornisch, Hubert Berger, Giuseppe Sabatino, Signe Seidel und Markus Marotte. 1918 konnten pazifistische Heimkrieger dieses Reich zerschlagen. 1919 bejahten in Versailles die Vertreter des Zwischenreiches Deutschlands Schuld und Versklavung. Einer nur war es in Deutschland, der sich von Anbeginn allen Feinden innen und außen entgegenstemmte. Aufnahme und Schnitt: Reinhard Prosser und Gerda Eisendle. Regieassistenz: Thomas Friedmann. Regie: Claude-Pierre Salmoni. Gegen alle öffentliche Meinung, mitten in einer Periode des erbärmlichsten Kleinmuts und der Zerrissenheit unseres Volkes richtet er die neue Volksgemeinschaft auf. Gegen marxistischen Klassengeist und bürgerlichen Besitz und Bildungsdüngel. Gegen pazifistische Selbstaufgabe und verspießerten Patriotismus so strengt er die Besten, die Ungebrochenen der Nation mit neuem Glauben an Deutschland. Adolf Hitler hat die Wiedergeburt der deutschen Nation vollzogen. Und darum kann nur er Führer der deutschen Zukunft sein. Sie hörten eine Koproduktion des ORF-Landesstudios Salzburg mit dem Schweizer Radio DRS 2.